heutigen Podcast möchte ich euch Travis Scott und seine Karriere vorstellen. Geboren wurde er am 30. April 1991 in Houston, Texas, der USA. Sein bürgerlicher Name ist Jacquees Webster. Seine Mutter hört auf den Namen Wanda Webster. Sein Vater hieß auch Jacquees Webster. Doch was machte Travis Scott jetzt zum größten Rapper der jetzigen Zeit? Am 21. Mai 2013 veröffentlichte Travis Scott sein allererstes Mixtape namens Old Pharaoh. Mit diesem Album schaffte er es erstmalig in die Rap-Charts. Nur ein Jahr später folgte sein nächstes Album Days Before Rodeo. Mit diesem Album gelang ihm der Durchbruch. Er kam erstmalig in die Charts und machte sich einen Namen in der Rap-Welt. Gerade erstmal ein Jahr später folgte sein nächstes großes Album namens Rodeo. Nun war er wirklich in der Rap-Welt angekommen. Doch die folgenden zwei Jahre veränderten wirklich sein Leben. Mit dem 2016 erschienenen Album Birds in the Trap und dem 2018 folgenden Album Astroworld machte er sich auf der ganzen Welt einen Namen. In diesem Album waren Lieder wie Goosebumps, I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Stargazing, oder No Bystanders. Mit Astroworld schaffte er was, was nur wenigen Rappern gelang. Er schaffte es, mit allen 17 Liedern aus diesem Album Platin zu gehen. Das heißt, dass jeder Song mindestens 120 Millionen Streams haben musste. Nach diesem großen Erfolg ging es direkt weiter. Nur ein Jahr später folgte das Album Jack Boys, welches von seinem Musiklabel mit allen seinen Artists zusammen war. Dieses Album kam sehr gut an, aber war kein Vergleich zu den Solo-Singles. Jung wollte er alles Persönliche von sich selber, seine eigene Kunst, seine eigene Musik in die Welt überbringen. Ihm war nicht wichtig, ob Leute es mochten, sondern es war einfach er. Ganze vier Jahre später brachte er dieses Album dann raus. 2023 erschien Utopia, sein eigenes Paradies. Das war nicht alles. Das Album schaffte es, das größte Album auf Spotify aller Zeiten zu werden. Wie zuvor habe es ein Artist geschafft, ein Album mit über 128 Millionen Aufrufen in nur 6 Monaten zu releasen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer war die große Influence für Travis Scott? Die Antwort ist ganz leicht, Kanye West, der auch gleichzeitig sein Schwager ist. Er brachte Travis bei, wie man produziert, wie man Musik macht, einfach alles. Er wollte ihm auch zeigen, dass Musik nicht immer die breite Masse ansprechen sollte, sondern auch für dich selber persönlich einen Wert haben sollte. Das war die Geschichte von Travis Scott, ein Mann, der es von ganz unten an die Spitze der Rap-Welt geschafft hat.